Upražnjenje 23, stranica 60. Werden Sie am Sonntag in eine Gaststätte gehen? Gehen Sie in die Gaststätte mit Ihren Freunden zusammen? Sind Ihre Freunde jung? Kann man einen Tisch telefonisch bestellen? Trinken Sie ein Glas leichten Wein gern? Essen Sie zuerst einen Gurkensalat? Schmeckt Ihnen die Hühnerbrühe gut? Bestellen Sie oft Kalbsbraten mit Kartoffeln? Trinken Sie zum Nachtisch Kaffee? Trinken Sie Kaffee mit Kuchen?